wie Gott ihn schuf, versteckt er sich in einem Graben. Er muss warten, an ihm rennen sogar die blutenden Soldaten. Das Laden der Gewehre, in den Augen diese Leere. Das Kratzen in der Kehle wegen Rauch und Atmosphäre. Und seine Hände zittern, jeden Augenblick kann es geschehen, dass sie Panik wittern, falsche Schritte und er wird gesehen. Schüsse fallen, Granaten explodieren, einer der Soldaten sieht ihn an, bevor er vor ihm stirbt. Er schüttet sich mit Dreck zu, liegt da wie tot, keiner scheint ihn zu bemerken, denn der Krieg da draußen tobt. Die kleine Tarnung war für ihn die große Rettung, er bleibt da liegen in der Hoffnung, es gäbe noch Deckung. Die Augen festgeschlossen, denkt er nur an Mutters Lachen, versucht die Schüsse um ihn rum nicht mehr zu beachten. Er trägt die Silberkette, die ihm seine Mutter schenkte, bevor man ihre Leiche vor seinen Augen schlägt. Ganz egal wie dieser Krieg die Feinde auch vertrieb, er saß so tief im Dreck und sieht das Leck, das ihn fast noch zersiebt. Er wollte nie etwas damit zu tun haben, doch trägt die Narben. Das Warten auf die Rettung lohnte sich, weil alle starben. Er raffte sich nach oben, schaffte es durch einen groben Schlitz im Boden und er hörte klappernde Patronen brodeln. Jetzt war es Zeit, ganz allein für den Fight. Alle tot im Abendbrot, auch eine Frau im Abendkleid. Ein langer Weg war vor ihm, keiner nannte ihn den Ort. Schien fast so, als gäbe es kein Morgen. Dann öffnen sich die Porten, so wurde er als einziger noch durchgelassen, weil er konnte es nicht fassen, die Insassen waren frei. Er war ein Feind, ohne dass man ihn gefragt hat. Er hatte Pech, dass man ihn zu lang gejagt hat. Doch hatte Glück, dass man ihn nicht in den Sarg packt. Er ist so froh darüber, dass er es geschafft hat.